Das ist die Hörbuchversion von dem Traum-E-Book Wertvoll ohne einen Wert. Mehr Hörbücher gibt es auf traumsite.com/de. So, hier bist du. Geboren auf dem Planeten Erde. Du verbringst ein paar Jahre mit deinen Eltern, aber du wirst dich nicht daran erinnern. Du bist zu klein. Du wächst auf und kommst in den Kindergarten. Du lernst ein paar Lieder und ein paar Namen von Tieren, aber das ist eigentlich alles. Deine Eltern sind fast den ganzen Tag arbeiten. Du siehst sie für ein paar Stunden, wenn sie von ihrer Arbeit nach Hause kommen und du von deiner. Ein paar Jahre vergehen und du gehst zur Schule. Du lernst, dass der Stundenplan etwas ist, das du respektieren und befolgen musst, und du lernst, dass Wettbewerb die Grundlage der Welt ist. Du fängst an zu konkurrieren. Je älter du wirst, desto mehr wirst du gezwungen zu lernen. Du hinterfragst nicht. Du hörst zu, lernst auswendig und lieferst ab. Du verbringst mehr Zeit zu studieren als mit deinen Freunden. Du siehst deine Eltern seltener. Sie müssen weiter arbeiten. Du schließt die Schule ab und jetzt ist ein Blatt Papier, das beweist, dass du bereit für die Welt bist, das Einzige, was du hast. Du hast das Gefühl, dass das Training zu lange gedauert hat, aber du bist immer noch optimistisch. Ein paar Jahre vergehen und du heiratest einen Menschen aus Milliarden von anderen. Du schwörst deine Liebe und hast ein paar Kinder. Du bist gezwungen, einen Job zu finden. Du und deine Familie hängen jetzt davon ab. Noch ein paar weitere Jahre vergehen und du realisierst, wie alt deine Eltern geworden sind. Sie haben ihre Pflicht auf dem Planeten Erde erfüllt. Jetzt sind sie zu alt, um etwas zu tun. Sie warten, sie sterben. Du wirst sie. Du trittst in ihre Fußstapfen. Was ist passiert? Warum verbringen Menschen ihr ganzes Leben damit zu trainieren und zu arbeiten? Worum geht es bei diesem Rennen? Ist diese Reise des Lebens die Mühe überhaupt wert? Was hast du wirklich erreicht? Wir leben in einer Welt, in der Menschen Geld mehr wertschätzen als meistens alles, was du dir vorstellen kannst. Es gibt erstaunliche Menschen mit erstaunlichen Ideen und Projekten mit großem Potenzial, die wegen der geldbasierten Welt nie entdeckt werden oder Anerkennung erhalten. Auf der anderen Seite werden riesige Mengen an Geld in fast nur unsinnige Ideen und Projekte gepumpt. Als ich Traum, eine 14-stündige Dokumentation gemacht und sie kostenlos ins Internet gestellt habe, fragten alle um mich herum, wie viel Geld ich daran verdient habe. Sie interessierten sich nicht einmal für das, worum es in der Dokumentation geht, sondern nur für ihren Geldwert. Obwohl die Dokumentation Ideen präsentierte, wie das Leben von allen Menschen durch die Anwendung von Wissenschaft und Technologie verbessert werden kann und viele tausende Online-Zuschauer anzog. Ich stoße ständig auf ähnliche Situationen. Für die meiste Zeit meines Lebens war ich der Typ, der deinen Computer repariert hat. Wenn du ein Problem mit deinem Computer hattest, hast du mich angerufen und ich würde ihn kostenlos für dich reparieren. Von solchen kleinen Gesten bis hin zu Projekten, die Hunderttausende von Menschen erreichten, habe ich immer alles kostenlos gemacht. Als Folge davon habe ich gelitten, als ich Geld brauchte, denn ich hatte sehr wenig davon und in dieser Welt kostet alles etwas. Wenn ich zum Zahnarzt gehe, wird er nicht sagen, ah, du bist der Typ, der diese Dokumentation, Webseite etc. gemacht hat, deine Behandlung ist kostenlos. Nein, das wird niemals passieren. Ich werde auch nicht wegen meiner guten Taten von Steuern befreit sein. Diese Arten von Taten, die wir alle in unserem Leben machen, werden in der Gesellschaft, in der wir leben, nicht bezahlt. Das heißt, aus monetärer Perspektive oder sagen wir, aus Sicht der Gesellschaft, sind sie nicht wertvoll. Das ist eines der Hauptprobleme des Geldsystems, in dem wir leben. Es wird nicht wertschätzen, was für Menschen wertvoll ist. Es erlaubt nur, manche wertvolle Taten oder Ideen zu verkaufen, wenn sie richtig vermarktet werden. Wenn ich Menschen bei der Reparatur ihrer Computer helfe, sollte ich vielleicht diesen Service verkaufen und beim nächsten Mal um Geld bitten, wenn sie Hilfe brauchen. Das würde mich aber nicht nur zu einem schrecklichen Freund machen, weil ich Geld verlange, wenn sie Hilfe brauchen, sondern auch meine Freundlichkeit und Motivation zerstören, weil mein Zweck hin zu einem egozentrischen Streben verlagert wird. Du wirst niemals dafür bezahlt werden, ein guter Elternteil, ein guter Freund oder einfach nur ein guter Mensch zu sein. Wie kann ich eine Dokumentation, die ich erstelle, im Geldsystem richtig bewerten? Wie könnte ich die Bücher messen, die ich in meinem ganzen Leben gelesen habe, die Dokumentationen, die ich gesehen habe, die Artikel, die ich gelesen habe, die Menschen, mit denen ich interagiert habe? Was alles dazu beigetragen hat, mich zu formen, wie ich bin und meine Ideen für diese Dokumentation zu entwickeln. Zu versuchen, menschliche Kreativität im Geldsystem zu bewerten, ist wie der Versuch, das gesamte Universum durch ein einziges Bild des Himmels abzubilden. Du wirst das nicht tun können, indem du nur einen Schnappschuss eines bestimmten Moments auswählst. Im Geldsystem wird eine Mutter nicht dafür belohnt, dass sie sich für den Rest ihres Lebens um ihre Kinder kümmert. Die kleinen Interaktionen, Gesten der Freundlichkeit, Aufopferungen und so weiter. Ich kenne nichts im Geldsystem, das solche Taten belohnt. Wenn du dir illegale Online-Inhalte anschaust, raubkopierte Filme oder andere digitale Sachen herunterlädst oder sogar auf Webseiten zugreifst, die angeblich illegal sind, kannst du der Piraterie oder dem Besitz illegaler Inhalte beschuldigt oder belangt werden. Es gibt viele Gesetzeshüter, die dich aktiv dafür jagen und Menschen ausspionieren, um nach solchen Verhaltensweisen zu suchen, die sie drastisch bestrafen. Hast du dich jemals gefragt, warum es keine Menschen gibt, die dich ausspionieren, um zu sehen, ob du freundliche Tätigkeiten tust und dich dafür belohnen? Oder dich ausspionieren und wenn sie sehen, dass du viele Dokumentationen über den Weltraum anschaust, zu dir kommen und sagen, hey, wir haben gesehen, dass du am Weltraum interessiert bist, wir bieten dir eine kostenlose Ausbildung an dieser Universität an. Schließlich werden sie dich als Pirat bezeichnen und zu dir kommen, um dich zu verhaften, wenn sie dich beim Herunterladen von raubkopierten Filmen erwischen. Warum bezeichnen sie dich nicht als Astronom, wenn du viele Dokumentationen über den Weltraum anschaust? Es scheint, als würden sie nur danach zu schauen, Menschen zu bestrafen, sie für gutes Verhalten aber nicht zu belohnen. Für etwas bezahlt zu werden, ist eine solche Normalität in dieser Welt, dass das Wort Freiwilliger eher ein Antonym zu sein scheint. Das ist der Grund, warum Menschen dich seltsam anschauen, wenn du sagst, dass du Dinge für umsonst machst. Da Freiwilligenarbeit eine so seltene Tat unter normalen Bürgern ist, betont sie zusätzlich die falsche Bedeutung, die Geld den Dingen zu geben scheint. Deshalb hatte die Dokumentation, die ich gemacht habe, keinen Wert für meine Freunde, weil sie kein Geld eingebracht hat. Ich bin mir sicher, dass sie sehr beeindruckt gewesen wären, wenn ich riesige Summen daraus verdient und eine Vorführung in mehreren Städten mit rotem Teppich und allem gehabt hätte. Tatsächlich hatte sie an dem Tag, an dem ich sie veröffentlicht habe, rund 6000 Zuschauer. Stell dir vor, all diese Menschen wären zu einer Vorstellung in der Stadt, in der ich geboren wurde, gekommen. Und natürlich hätten sie alle eine Fahrkarte bezahlt, um dort zu sein. Mann, wäre ich nicht ein Dokumentationsproduzent und Geldmacher gewesen? Aus diesem Grund empfehle ich der NASA, wenn sich in Zukunft ein Asteroid gefährlich auf die Erde zubewegt, einen kurzen 3D-Film mit coolen Spezialeffekten und großartiger Hintergrundmusik zu drehen, um die Menschen darüber zu informieren, sonst werden ihm die Menschen keine Aufmerksamkeit schenken. Wir leben in einer Welt voller Oberflächlichkeiten, mit unsinnigen Filmen, Musik, glänzenden Farben, 3D-Bilder und Marken. So gut wie alles dreht sich um die Verpackung und nicht um den Inhalt. Ist es ein Wunder, warum Wissenschaft so oft als langweilig und nicht cool angesehen wird? Ich meine, Menschen interessieren sich mehr für Matrix, den Film, als für ihren eigenen Lebensfilm, der mindestens 1 Billion Mal komplexer ist als 1 Milliarde Matrix-Filme zusammen. Das ist das Ergebnis von, was sich am besten verkauft, verkauft sich am besten. Es hat nichts mit dem wahren Wert der Dinge zu tun. Menschen pumpen viel Geld, um irgendwas zu fördern, das mehr Geld produzieren kann, und je mehr Geld sie produzieren, desto cooler und bekannter wird das, was sie verkaufen. Leider ist das auch der Grund, warum Menschen diese Dinge mögen, weil sie ihnen so lange ausgesetzt sind und lernen, sie als großartig, modisch oder unterhaltsam zu betrachten. Das erklärt, warum viele Menschen nicht beeindruckt sind, wenn sie Neuigkeiten über eine neue Krebsbehandlung, einen neu entdeckten Exoplaneten oder eine neue Art von erfundenem Material sehen und stattdessen mehr beeindruckt und neugierig sind, wenn sie einen Promi sehen, der im Fernsehen etwas Dummes macht oder sagt. Alles hängt davon ab, was mehr Geld macht und was daher in den Medien gefördert wird. Weißt du, es gibt so viele Obdachlose, die großartige Menschen sind, aber sie verhungern auf der Straße, weil sie nicht in ein obsoletes System passen. Brother, you gotta tell them the story, man, about where you're from. Danny McLashing, Bruder, du musst die Geschichte erzählen, wo du herkommst. Maurice Johnston, oh, wenn du willst. Danny, mein Kumpel ist aus Cleveland. Maurice, ich lebe in Ohio und kam nach Boston, um einen neuen Job anzufangen. Als ich hierher kam, wurde er an jemand anderen weitergegeben. Also wohne ich jetzt in einem Obdachlosenheim. Seit November bin ich auf Arbeitssuche. Und ich war mehrmals sehr nah dran, aber normalerweise wollen sie jemanden, der jünger und wahrscheinlich nicht schwarz ist. Aber das weiß ich nicht. Danny, niemals, nicht in Boston. Maurice, aber Boston, es ist keine Überraschung. Ich bekomme endlich Antworten auf meinen Lebenslauf und ich habe gerade 14 Sprachnachrichten auf meinem Handy. Hoffentlich sind einige von ihnen Stellenangebote, also... Danny, aber du hast einen Doktortitel in Luftfahrt, Physik, Doktor in Physik. Maurice, vom Dartmouth College und einem Master in Elektrotechnik von der Purdue University. Danny, wie kommt es, dass jemand, der das hat, am Ende, das ist unfassbar für mich. Maurice, es war die Aufopferung, die ich getan habe, um mich um meine Eltern zu kümmern. Und eines der Probleme war, als mein Vater starb, dass ihr Haus zwangsvollstreckt werden sollte. Also musste ich alles, was ich besaß, liquidieren, um das Haus zu retten. Meine Mutter hatte Alzheimer. Das Letzte, um was sie sich kümmern sollte, war ein Haus zu kaufen oder ein neues zu finden. Aber sie wusste sowieso nicht, wo sie zu dieser Zeit war. Also, sagte ich, sie bezahlt meinen Weg durch die Schule. Wenn es 10 Jahre dauert, werde ich ihre letzten Jahre sicher und bequem machen. Also habe ich alles geopfert, was ich hatte, alle meine elektronischen Sachen, mein Auto, all meine Ersparnisse und ich habe das Haus bezahlt. Also, als ich ihr Haus beglichen habe und sie gestorben sind, war ich bereit, wieder zu arbeiten. Aber dann brach die Wirtschaft ein. Und so passiert das. Wo ich früher gearbeitet habe, gab es 30.000 Ingenieure. Ich arbeitete für Lockheed in Kalifornien. Jetzt gibt es 3.000. Wohin gehen sie? Boeing hat Arbeiter entlassen, Northrop hat Arbeiter entlassen. Wohin sollen wir gehen? Danny, ich hatte einen Freund, der für die NASA in Texas arbeitete. Er wurde auch entlassen. Maurice, ja, ich habe mich für einen NASA-Vertrag beworben, als ich in Cleveland war. Dann wurde der Vertrag gekündigt. Das war vor etwa 3 Monaten. Es war also einfach nur Pech und wenn man kein Geld hat, ist es schwierig, von vorne anzufangen. Danny, ja, du hast recht. Maurice, und offen gesagt, das Übernachten im Obdachlosenheim war eine Erfahrung, die ich nie wieder in meinem Leben machen möchte. Danny, das geht vielen Menschen so. Maurice, ich hoffe sehr bald etwas zu finden. Ich habe ein paar Kontakte, also bin ich sehr... Ich wusste, dass es im Winter hart werden wird. Im Winter stellt kaum jemand ein. Jetzt, da das warme Wetter kommt, fangen die Dinge an, sich zu entwickeln. Aber es ist frustrierend. Ich hatte eine Stelle als Lehrer an einer Schule im Nordosten. Mathematikunterricht für 4 Monate. Sie haben nur $1.000 für die 4 Monate angeboten. Davon kann ich nicht leben. Eine andere Firma aus San Francisco bat mich, dahin zu kommen. Ein Startup-Unternehmen, das ein Produkt entwickelt, was großartig ist. Ich habe das schon gemacht. Sie haben mir nur 15 Stunden pro Woche angeboten. Ich sagte, in San Francisco, das ist die teuerste Stadt im Land außerhalb von New York, Danny. Ja, dort zu mieten kostet tausende Dollar. Maurice, sie sagten, nun, du kannst alleine hierher kommen oder eine Mitfahrgelegenheit nehmen, um hier draußen ein Vorstellungsgespräch zu führen. Darauf meinte ich, geht weg und legte auf. Also ist es bei einer so schlechten Wirtschaft schwierig. Danny, die Politiker unternehmen nichts dagegen. Maurice, sie werden einfach wiedergewählt, bekommen ihre großen Gehälter, sitzen da und tun nichts. Aber ich will nur eine Chance. Wissenschaft wäre großartig, Lehren wäre großartig. Es gibt nichts Besseres als Lehren. Physik zu unterrichten wäre genial. Also, ich bin verfügbar. Mal sehen, was passiert. Danny, Bruder, vielen Dank. Maurice, ich schätze das Beharren. Danny, absolut. Heute, mit der Nutzung des Internets und seiner Milliarden Nutzer, tun wir alle Dinge, die in den globalen Geldsystemen nicht belohnt werden, für umsonst. Von Kommentaren über das Posten von Videos bis hin zum Teilen von Gedanken und Ideen ist das Internet ein riesiger Ort, an dem Menschen Dinge tun und wenig oder gar keine finanziellen Belohnungen bekommen. Ich habe viele YouTuber gesehen, die großartige Wissenschaftsshows machen, aber verzweifelt Geld verdienen müssen, weil sie sonst ihre Arbeit nicht fortsetzen können. Natürlich sind sie nur ein zufälliges Beispiel von Millionen da draußen. Dieses System ist wie Unterwäsche, die nicht mehr passt. Sie ist zu klein und sie bekommt jeden Tag Risse. Wir versuchen sie zu flicken und es scheint zu funktionieren, aber sie fühlt sich verdammt unbequem an und du weißt, dass sie eines Tages zu dem Punkt reißt, an dem sie nicht repariert werden kann. Ich denke, es ist Zeit, dass wir neue Unterwäsche bekommen. Im heutigen Geldsystem kannst du großartige Ideen haben und großartige Erfindungen entwickeln, die das Leben jedes Einzelnen verbessern könnten und dennoch verhungern, wenn du nicht weißt, wie du diese verkaufen kannst. In einer vernünftigeren, handelsfreien, globalen Gesellschaft muss niemand seine Ideen verkaufen. Ideen sind ein direkter und unmittelbarer Beitrag für die globale Gesellschaft und für sich selbst. Alle Taten der Freundlichkeit, all die kleinen Hilfen, die du anderen anbietest, alles, was du tust, ist ein direkter Wert, der kein wertloses Preisschild braucht.